Hierauf zogen die Israeliten weiter und lagerten sich in den Steppen Moabs, jenseits des Jordan gegenüber Jericho. Balak, der Sohn Zippors, aber sah alles, was die Israeliten den Amoritern zufügten. Da gerieten die Moabiter in große Furcht vor dem Volke, denn dasselbe war zahlreich, und den Moabitern wurde Angst und Bange vor den Israeliten. Da sprachen die Moabiter zu den Vornehmsten der Midianiter: Wie es jetzt steht, wird dieser Haufe alles, was sich in unserer Umgebung findet, aufessen, wie die Stiere alles Grüne auf den Feldern abfressen. Balak, der Sohn Zippors, war aber zu jener Zeit König über die Moabiter. Da sandte er Boten an Bileam, den Sohn Beors, nach Petor, das am Euphrat liegt, nach dem Lande seiner Volksgenossen, um ihn herbeizurufen, und ließ ihm sagen: Da ist ein Volk aus Ägypten ausgezogen, das hat das Land weit und breit überflutet und nun lagert es mir gegenüber. So komm nun und verfluche mir dieses Volk, denn es ist mir zu mächtig, vielleicht kann ich ihm dann eine Niederlage beibringen und es aus dem Lande vertreiben. Ich weiß ja, wen du segnest, der bleibt gesegnet, und wem du fluchst, der bleibt verflucht. Da brachen die Vornehmsten der Moabiter und die Vornehmsten der Midianiter auf, indem sie Wahrsagerlohn mitnahmen, gelangten zu Bileam und richteten ihm den Auftrag Balaks aus. Er aber antwortete ihnen: Bleibt heute Nacht hier, so will ich euch Bescheid geben, je nachdem Jahwe mich anweisen wird. Da blieben die Häuptlinge der Moabiter bei Bileam. Gott aber kam zu Bileam und fragte ihn: Wer sind die Männer, die da bei dir sind? Bileam antwortete Gott: Balak, der Sohn Zippors, der König von Moab, hat mir Botschaft gesandt, da ist ein Volk, das aus Ägypten ausgezogen ist und das ganze Land weit und breit überflutet hat, so komm nun und verwünsche mir dasselbe, vielleicht bin ich dann imstande, es zu bekämpfen und es zu vertreiben. Gott aber sprach zu Bileam: Du darfst nicht mit ihnen gehen, du darfst dieses Volk nicht verfluchen, denn es ist ein gesegnetes. Frühmorgens nun gab Bileam den Häuptlingen Balaks den Bescheid: Zieht nur in euer Land, denn Jahwe will es mir nicht gestatten, mit euch zu ziehen. Da brachen die Häuptlinge der Moabiter auf, gelangten wieder zu Balak und berichteten: Bileam hat sich geweigert, mit uns zu ziehen. Hierauf entsandte Balak nochmals Boten und zwar noch mehr und angesehenere Häuptlinge als jene. Als diese zu Bileam gelangt waren, sprachen sie zu ihm: So lässt dir Balak, der Sohn Zippors, sagen, schlage es nicht ab, zu mir zu kommen. Ich will dir's überaus reichlich lohnen und will alles tun, was du mich heißest, so komm nun und verwünsche mir dieses Volk. Bileam aber entgegnete den Untergebenen Balaks: Wenn mir Balak Silber und Gold schenkte, so viel nur in sein Haus geht, so könnte ich doch dem Befehle Jahwes, meines Gottes, nicht zuwiderhandeln, möchte es nun eine geringfügige oder eine wichtige Sache betreffen. Bleibt also nun auch ihr heute Nacht hier, damit ich erst in Erfahrung bringe, was Jahwe mir diesmal sagt. Während der Nacht aber kam Gott zu Bileam und sprach zu ihm: Wenn diese Männer gekommen sind, um dich zu berufen, so mache dich auf und geh mit ihnen, nur darfst du nichts anderes tun, als was ich dich heißen werde. Am andern Morgen früh zäumte Bileam seine Eselin auf und zog mit den Häuptlingen der Moabiter von dannen. Aber Gott geriet in Zorn darüber, dass er sich auf den Weg gemacht hatte, und der Engel Jahwes trat ihm auf dem Wege feindselig entgegen, während er auf seiner Eselin ritt und seine beiden Diener bei sich hatte. Als nun die Eselin sah, wie der Engel Jahwes mit dem gezückten Schwert in der Hand auf dem Wege dastand, da bog die Eselin vom Weg ab und ging auf dem Felde, Bileam aber schlug die Eselin, um sie wieder auf den Weg zu bringen. Da trat der Engel Jahwes in den Hohlweg zwischen den Weinbergen, wo zu beiden Seiten eine Mauer war. Als nun die Eselin den Engel Jahwes erblickte, drängte sie sich an die Mauerwand und presste so den Fuß Bileams an die Mauerwand, da schlug er sie abermals. Der Engel Jahwes aber ging nochmals voraus und trat an eine enge Stelle, wo keine Möglichkeit war, nach rechts oder nach links auszuweichen. Als nun die Eselin den Engel Jahwes erblickte, legte sie sich unter Bileam auf den Boden. Da geriet Bileam in Zorn und schlug die Eselin mit dem Stocke. Jahwe aber verlieh der Eselin Sprache, da sagte sie zu Bileam: Was habe ich dir getan, dass du mich nun schon dreimal geschlagen hast? Bileam erwiderte der Eselin: Weil du mich zum Narren gehabt hast. Hätte ich nur ein Schwert in der Hand, so hätte ich dich längst umgebracht. Da sprach die Eselin zu Bileam: Bin ich denn nicht deine Eselin, auf der du geritten bist von jeher bis auf den heutigen Tag? Hatte ich jemals die Gewohnheit, so gegen dich zu handeln? Er erwiderte, nein. Da öffnete Jahwe Bileam die Augen, dass er den Engel Jahwes erblickte, wie er mit dem gezückten Schwert in der Hand auf dem Wege dastand. Da verneigte er sich und warf sich zu Boden. Der Engel Jahwes aber sprach zu ihm, warum hast du deine Eselin nun schon dreimal geschlagen? Ich bin es ja, der dir entgegengetreten ist, denn der Weg ist abschüssig vor mir. Die Eselin aber sah mich und wich mir daher nun schon dreimal aus. Wäre sie mir nicht ausgewichen, so hätte ich dich schon längst umgebracht, sie aber hätte ich am Leben gelassen. Da erwiderte Bileam dem Engel Jahwes, ich habe gefehlt, ich wusste ja nicht, dass du mir auf dem Weg entgegengetreten warst. Wenn es dir also missfällig ist, so will ich wieder umkehren. Der Engel Jahwes aber antwortete Bileam, sieh nur hin mit den Männern, aber bloß die Worte, die ich dir eingeben werde, darfst du reden. Da zog Bileam mit den Häuptlingen Balaks weiter. Als nun Balak vernahm, dass Bileam unterwegs sei, zog er ihm entgegen bis nach Irmob, das an der Arnon-Grenze liegt, an der äußersten Grenze. Da sprach Balak zu Bileam, habe ich denn nicht wiederholt Boten an dich geschickt, um dich rufen zu lassen? Warum bist du nicht zu mir gekommen? Bin ich denn etwa nicht imstande, dir es reichlich zu lohnen? Bileam antwortete Balak, wohl bin ich zu dir gekommen. Aber werde ich wirklich irgendetwas reden können? Die Worte, die mir Gott in den Mund legt, die werde ich reden. Hierauf ging Bileam mit Balak, und sie gelangten nach Kirjat Schuzot. Balak aber ließ Rinder und Schafe opfern und sandte Stücke davon an Bileam und die Häuptlinge, die bei ihm waren. Am anderen Morgen früh aber nahm Balak Bileam mit und führte ihn hinauf nach Bamut-Baal, von dort konnte er einen Teil des Volkes sehen.